Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Süffig im Antrunk. Ein bisschen spritzig zitronig. Ah, okay. Moderate Kohlensäure. Das schmeckt gar nicht. Das schmeckt gut. Ja. Ich bin gespannt, wenn es gleich ein bisschen gestanden ja, hat. Das, so, wenn die so kalt sind, schmecken die ja alle mal erst gar nicht so verkehrt. Außer ein, zwei, die ich jetzt inzwischen hatte. Wenn es quasi Betriebstemperatur hat. Ja. Ja. Naja, dann schaust du mal. Dann irgendwann, wenn die so ein bisschen wärmer werden, die alkoholfreien Weizenbiere, dann fangen die so an, so muffig zu schmecken. So muffig. Das schmeckt ja auch. Weil kann auch an mir liegen. Also ich will jetzt hier den Braumeistern da nichts unterstellen, aber. Ja. Man weiß es nicht. Ja, das ist halt so, man sagt ja, Alkohol würde nicht schmecken, aber das ist Quatsch. Natürlich bringt Alkohol Aroma mit. Das natürlich. Brauereiabfüllung. Klosterbrauerei Andex in der Bergstraße 2. Das schmeckt aber echt gut. 82346 Andex Deutschland. So www.andex.de. Ein ganz klein bisschen bitter. Damit? Also so Hopfennote. Das hast du ja auch oftmals gar nicht bei den Weizenbieren. Da schmeckt ja da gar nichts nach Hopfen, sondern alles irgendwie nach bayerisch Malz. Ja, genau, wie so ein Hustenbonbon. Genau. Das ist wohl, also, ist wohl richtig so. Genau. Ja. Hier an alle, die versehentlich Benediktiner gekauft haben. Benediktiner. Kloster Andex, alkoholfreies Hefeweizen. Vielleicht kann ich das ja noch umtauschen. Ja, bring es einfach zurück. Ja. Stellst es dem hin und sagst, das hat hier gar keinen Zweck. Du hast gelogen, das schmeckt gar nicht. Ja. Ist meiner, ne? Ja. Genau so wie ist ja auch mal so eine Phrase, ne? Ja. Genauso wie. Als ob, als wie. Als wie, als wie wenn. Das schmeckt fast genauso wie, wenn es da. Ich probiere mal mein Getränk kurz. Ah ja, genau. Ja. Ja, alles wie immer. Ja gut. Ja, was willst du von Kamillentee auch anders erwarten? Meine Güte. Wenn das schon so gesund losgeht heute, wo soll das enden? Genau. Ja, genau. Wir gurgeln dann später noch mit Salzwasser. Ui. Oder ziehen es durch die Nase, weiß ich nicht. Mal gucken. Man weiß nicht, was der Abend noch bringt. Ja. Mein Benediktiner war gar nicht so schlecht. Also, Alternative zu mit Salzwasser gurgeln. Nee. Ja, dann lieber doch mit Benediktiner gurgeln. Dann lieber mit dem gurgeln, ja. Genau. Wenn das schön kalt ist, betäubt das auch schön die geschwollenen Mandeln, falls man sie denn noch besitzt. Die Beine sind raus. Ihr seid raus. Wer ist jetzt raus? Die Mandeln. Ach so. Oh. Ey, wir haben noch nicht angefangen und ich passe schon nicht auf. Ja, das ist schon mal gar nicht gut. Das sehe ich immer. Okay, ich kann das ja jetzt immer auf die Drogen schieben. Ne? Ja, du hast einen Freifahrtschein quasi. Ja gut, aber ob wir jetzt schon angefangen haben oder nicht, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Vielleicht haben wir schon angefangen. Das stimmt. Das kommt ja dann drauf an nachher. Was machen wir denn immer so beim Anfang? Ich weiß nicht. Es wäre jetzt 18 Uhr. Jetzt könnte man ganz pünktlich hier starten. Halli und hallo, es ist 18 Uhr und es ist Sonntag, der 2. August 2020. Und wir sind im Backhauscast live auf der Pott-WG. Und wir schreiben, sage und schreibe, die Ausgabe Nummer 41. Wow. Ja, wow. Ich überlege gerade was, als ich 41 war, ja, habe ich schon hier in Hunsheim gewohnt. Tatsächlich. Ja, ich habe meinen 40. hier in Hunsheim gefeiert. Ansonsten erinnere ich nicht viel an ein 41. Es ist ja auch schon 2-3 Jahre her, da kann man noch mal was vergessen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ja, der Klaus und ich, wir sitzen hier in Hunsheim, haben richtig. Küchentisch hier aus Holz. 1, 2, 3, pass auf. Wir können auch den hier machen und aufstoßen. Ja. Genau. Und Ja, und sehr gemütlich wieder mal. Wir freuen uns, dass wir Gäste haben, Klaus. Ja, wen haben wir denn heute alles hier? Wir haben natürlich die aktuelle Besitzerin beziehungsweise Hostin des Wanderwaffeleisens. Die Uli ist da. Hallo Uli, ein Gruß in Hallo. Die Eifel. Ja, ein Gruß aus der Eifel. Schön, dass ich da bin, ja. Und wir haben von den Geschwistern auch jemanden dabei, tatsächlich. Die Viola ist da. Hallo. Hallo, ja, das ist schön. Berlin. Aus dem wunderschönen Spandau. Genau. Ja, ein legendärer Ohrwurm. Das wird dann jetzt dann gleich wieder losgehen wahrscheinlich. Hier und da. Und wir begrüßen im Kanal als Zuhörer, die Elli ist dabei und der Konstanzer 42, der eigentlich Andi heißt. Sehr, sehr schön. Das, nee, das finde ich schön, wenn Leute da sind, die zuhören. Das, ja. Das gibt dem Ganzen so die gewisse Ernsthaftigkeit, dass wir das hier auch ordentlich abliefern und damit jetzt nicht irgendwelchen Spökes machen oder irgend so ein Trara. Oder Nein. Als ob wir ja. Spökes machen würden, so jemals. Klamauk am End noch oder irgend sowas. Nein, das ist natürlich, liegt nie in unserer Absicht, aber geht manchmal halt nicht anders. Oder so. Ja. Sehr gut. Was ist schon Absicht? Ja, ja, es ist total schön, dich wieder hier im Backhaus-Cast zu haben, liebe Uli. Ich quasi ungezählte Male warst du schon hier. Ich glaube, es ist das vierte Mal jetzt, ne? Ja, genau. Ungezählte Male, das vierte Mal. Schön. Quasi ungezählte ja. Male. Beim fünften Mal darf ich Backhausi sagen. Ne? Backhausi. Du bekommst einen zweiten Nachnamen. Wir haben ja so die Eigenschaft, auf einmal dann Menschen ins Backhaus-Imperium zu assimilieren. Ja, genau. Dem Girard ist das ja auch schon so gegangen, selbst schuld. Ja. Und das droht dir jetzt sozusagen. Okay, ich werde mich wehren ohne Ende, versprochen. Ja, das ist auf jeden Fall toll, dass du wieder dabei bist. Ach schön, ich bin auch gerne hier. Ich muss nur zu Anfang direkt eine Sache gestehen. Oh, ja? Ich lehne mich mal zurück. Ich habe den Podcast nicht gehört. Du hast das nicht gemacht. Ich bin gekommen bis HH ist das Kennzeichen von Hamburg. Ja, das war ja ganz am Anfang noch. Ja. Und leider. Sag bitte nicht, du bist eingeschlafen. Nein, ich hab's nur einfach nicht auf die Kette gekriegt, das noch bis heute zu Ende zu hören. Ja. Ich sag das direkt, falls du jetzt ein Quiz rauskramst und sagst, ich stelle euch mal noch 10 Fragen zu meinem aktuellen Podcast, da würde ich mich dann jetzt mal direkt abmelden. Oh, ich kann nur sagen, es ging um rote Beete und Kichererbsen. Ja, und das war ein Desaster. Es war nicht schön. Magst du was dazu sagen, wie das ausgegangen ist? Nein! Super. Nee, es ging wirklich nicht gut aus. Also Dominik sagte zwischendurch irgendwann mal, was du da machst, das sieht aus wie das, was du dem Hund fütterst. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ich glaube, so ähnlich hat es hinterher auch geschmeckt. Es war einfach nur nicht gut. Ja, und ihr habt sage und schreibe zur Bindung ein in Zahlen 1 Ei verwendet, ne? Ja, aber dann hinterher zu jeder Portion ein Ei. Ah. Was es auch nicht besser gemacht hat. Vielleicht wäre das ja auch gar nicht schlecht gewesen, aber versuchen, das in der Pfanne auszubacken. Ja, aber das ist ja keine Wanderpfanne. Ne? Das ist ja ein aber roh schmeckt das Ganze ja richtig genial. Deswegen wollte ich das ja auch so machen, ne? Mit diesen Kichererbsen, der rote Beetezwiebel. Wenn man das so roh mischt, also man glaubt es nicht, das schmeckt hammermäßig. Und da dachte ich, ja, machst du noch ein Ei da rein, dann bindet das schön und dann kannst du das Ganze auch mal warm essen. Rohes Ei wird ja auch immer wieder gern zum Verzehr empfohlen. Nee, da ist ja. Gerade und besonders im Sommer. Aber man kann da. Ja. Da war, glaube ich, auch so am Rand der Vorschlag, das ein bisschen mit Wodka noch zu strecken. Das gleicht das alles aus. Das macht man im Eierlikör auch so. Man bringt die Salmonellen um, indem man sie mit Alkohol vergiftet. Das Weil die Hamburger Außenstelle, die hielt sich ja mit ihrem Mehl dran. Die wollte immer noch Mehl dazu tun. Ja. Da habe ich gesagt, nee, genau das wollte ich ja nicht. Es ist so, dieses Mehlkonzept ist eins, was die Bäcker ja konsequent auch verfolgen, um Teigwaren herzustellen. Ja, aber wollte ich nicht. Das war ja das Ziel der Sache, das Ganze ohne dieses verdammte Mehl zu machen. Boah, wir haben uns da einmal bald noch richtig in die Haare gekriegt. Ne? Ich musste nur dran denken, wir haben, also mein Arbeitsplatz, der war eine Zeit lang mit im selben Amt der Kreisvolkshochschule untergebracht. Und da ist das so, dass einmal im Vierteljahr oder so Heftchen kreiert werden, wo die Angebote dann dargelegt werden. Und da war auch so als Running Gag ganz beliebt, Stricken ohne Garn und Backen ohne Mehl. Ach ja. Ja. Und da wurde ich so dran erinnert. Ich werde mich da mal melden. Und dann ich hatte gedacht, du könntest dich da bewerben als Dozentin für Backen ohne Mehl. Sofort. Ich dachte halt, die Kichererbsen, da war fast gar kein Wasser mehr drin. Das ist ja fast wie Mehl gewesen. Ja, das wollte ich ja auch noch schmecken. Und die binden das auch ein bisschen, ne? Die Kichererbsen, das ist eine alberne Veranstaltung wahrscheinlich. Zwar. Witzig, ich hab Waffeln gemacht. Guck mal. Wo bleibt denn das Mehl? Aber immerhin habe ich das mal geschafft. Mit ihr. Jetzt hör doch mal auf. Super. Jetzt aber Ruhe hier. Hallo, ich dachte, das wäre seriös so hier. Ich dachte, ich wäre in einem seriösen Podcast gelandet. Ja, also ehrlich. Ich dachte, hier ging es um ernsthafte Sachen. Du hast mit den Kichererbsen angefangen. Ich bin total empört, ja. Das habe ich auch noch vergessen, was ich erzählen wollte. Also, Du wolltest was übers Töchterchen erzählen. Wahrscheinlich. Nein, ich bin sehr froh, dass das mal mit ihr zusammengeklappt hat. Das wollen wir nämlich schon ganz, ganz lange machen. Mhm. Ist immer irgendwie was dazwischen gekommen, keine Ahnung. Jetzt habe ich endlich mal eine Folge mit ihr zusammen machen können. Ja. Und das hat alles andere wieder gut gemacht. Auch wenn wir ganz viel rote Beete-Matsche weggeschmissen haben, ja. Ist ja das wollte keiner essen. Genau. Auch nicht manchmal der Hund wollte es essen. Schütten wir das unter Glas. Auch nicht, was der Hund wollte es essen. Wir schütten es unter gleichmäßigem Rühren in den Ausguss. Genau. Ich meine, die hat ja auch. Fügen Sie etwas Öl hinzu, damit es zügiger in den Müll gleitet. Nee, wenn du dir das mal zu Ende anhörst, die hat ja auch echt den Vogel abgeschossen, denn wir haben das später versucht, mit anderen Zutaten irgendwie lecker zu machen. Also ich hatte dann Meerrettich noch da drauf und so was. Und die fing dann irgendwann an und hat sich da allen Ernstes Heidelbeermarmelade drauf geschmiert. Heidelbeermarmelade. Ja, und die fand das gut. Also ich bin schreiend rausgerannt. Sie hat wirklich dann rote Beete-Waffel mit Heidelbeermarmelade gegessen. Und, Gutes. Irgendein deutscher Dichter hat gesagt, lass der Jugend ihren Lauf. Ja. Ich habe in dem Moment nur gedacht, gut, dass ich nicht mehr für dich kochen muss. Viola, weißt du, welcher Dichter das war mit lass der Jugend ihren Lauf? Du bist doch so universell gebildet. Danke für das Kompliment, aber ich weiß es nicht. Auch nicht, macht ja nichts. Wahrscheinlich Goethe. Im Zweifelsfall immer Goethe. Ja, also. Das Singen, aber ja. Dann haben wir schon die erste Frage an die Zuhörerschaft dieses Podcastes. Bitte schreibt uns auf unserer E-Mail-Adresse. Backhauscast@gmail.com. Genau. Wer prägte den Satz, lass der Jugend ihren Lauf? Im Betreff formuliert ihr bitte irgendwas Gescheites, dass wir das identifizieren können, neben diesen komischen Angeboten zur Verlängerung von Lebenszeit und Schärfung des Blicks und Ja. Blasenschwäche? Ja. Aber auch dafür vielen Dank. Für diese Zuschriften. Für das stetige Bemühen um unsere Gesundheit seitens von der ein oder anderen Spam-Mail-Adresse. Wir lesen das, wir nehmen das zur Kenntnis, aber wir kaufen nichts. Ja. Auch wenn wir zum Teil ein Podcast über 50 sind, brauchen wir solche Tipps nicht. Ja, ich bewahre die mal auf, wer weiß, wofür es gut ist. Irgendwann sagst du, Mensch, du hast doch mal so eine Mail. Gibt auch ein Leben nach der Chemo vielleicht. Du hast doch mal so eine Mail, da war doch was mit, das könnte ich jetzt. Ja. Und dann haben wir es noch in der Hinterhand. Das war doch damals im Angebot. Da war doch was, genau. Ja, jetzt habe ich natürlich, frage ich mal so einfach ganz direkt nach noch, in welchem Waffeleisen wurde denn dieser Versuch gemacht? Zum Glück nicht im echten. Ich habe gepfuscht, ich habe geschummelt, ich habe mein eigenes genommen und war sehr froh drum. Denn, ich musste wirklich stellenweise mit einer Gabel drin rumkratzen, das macht man ja eigentlich nicht. Und mit einer Kabel? Nee, das macht man wirklich nicht. Nee, man macht es nicht, aber es ging einfach nicht mehr raus. Es ging nicht ab. Und ach, du liebe Zeit. Ich war sehr, sehr froh, dass ich entschieden hatte. Von der Farbe hätte das aber super zusammengepasst. Ja, das war nämlich auch so mein Gedanke, dass das ja quasi Ton in Ton dann hätte sein müssen. Und ich war noch nie so froh, dass ich gefuttelt habe. Von daher war ich so ein bisschen in Sorge. Nicht, dass der Ralf schon wieder ein Waffeleisen kaufen muss. Dem ist nichts passiert. Nein. Ich hab's mal ausgepackt und mal gestreichelt, mal lieb angeguckt. Ja, so mögen wir das. Sehr schön. Ja, genau. Ne, war ganz, dann kam das wieder zurück, damit ja nichts drankommt. Also. Erst recht kein Waffelteig. Richtig. Das handhaben ja viele so. Ne? Ja, aus Gründen, ja. Aus roten Gründen, ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich gelobe dann hiermit, dass ich natürlich die restlichen, was sind es denn, bestimmt noch 40 Minuten dieses Podcasts dann hören werde. Also nicht dieses Podcast, sondern der Podcast von der Mäusecracker. Ich war jetzt überrascht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir sind ja jetzt hier so schön zusammen, die Sonne scheint ins Fenster und zu trinken gibt es auch. Also ich habe ja morgen ein bisschen Zeit, da sitze ich so ein bisschen rum, da kriege ich das wohl dann auch hin. Es ist nur immer so gefährlich, da in diesem Etablissement solche Podcasts zu hören, weil die dann nicht einordnen können, wenn man loslacht. Die denken dann immer an schlimme Nebenwirkungen. Ja. Und da wollen wir ja jetzt auch nicht das Pflegepersonal verschrecken. Also, die Schnappatmung kommt hier nicht von den Medikamenten. Der ist schon wieder in der Schnappatmung, der Backhaus. Ja, prima. Ja. Dann, ich muss mal gerade duschen. Ja, jetzt. Alles gut? Ja, geht wieder. Ich wisch das hier weg. Ja, das sieht man ja nicht. Also ich schon, aber jetzt. So, hier wird noch. Wir erklären noch, was hier so gerade im Hintergrund passiert. Also der Kamera-Auszubildende ist schon dazu gestoßen und hört live mit hier im Backhauscast. Ja, er hat seinen eigenen Kopfhörer. Wer jetzt also grüßen möchte, kann jetzt gerne hallo, grüßen. Lieber Kamera-Auszubildender. Ja, guck mal. Hallo, lieber Kamera-Auszubildender. Hallo. Er freut sich und wenn dich. Ist das da ein Tränchen im Auge oder was ist das denn? Sehr gut, ja. Das ist ja auch für uns technisch eine neue Herausforderung, das jetzt so zu tun hier mit Mischpulten und Gedönen und ja, so kompliziert haben wir es sonst nicht. Gut, der Aufwand lohnt auf jeden Fall. Wir haben auch nach nur einer halben Stunde festgestellt, welche Knöpfe man an dem Pult drücken muss, damit das tatsächlich was aufnimmt. Ja. Das Pult. Das ist ja auch ein recht großes Pult jetzt im. Ja, da, ich zähle mal die Knöpfe durch. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist, aber wenn der Richtige nicht dabei ist, dann, dann nutzt das alles nichts. Ne? Was macht, nebenbei deine Stühle knatschen. Was macht der Knopf hier eigentlich? Oh, Entschuldigung. Ist dir das bewusst, dass die hier Geräusche machen? Ja, das ist alles live. Ja, okay. Nicht nur die Stühle machen Geräusche, ich kann das auch. Wenn da gleich ein lauteres Geräusch wird und ich leise bin, musst du alleine weitermachen. Magst du auf einem anderen Stuhl sitzen? Nee, um Gottes Willen. Nee. Ich meine, der Christian, der Oboman, der empfiehlt ja eigentlich das Podcasten im Stehen. Ja. Das ist genau, das kann ich aber nicht. Und wenn der Christian was sagt, dann muss man ja darauf hören. Das ist richtig, wenn Christian was sagt, dann muss man gut die Ohren spitzen und gut zuhören und sich das auch zu Herzen nehmen. So, Test, Test, Test. Geht's jetzt? Ja, Christian. Ja, ich hoffe, ja. Ja, dann hau mal rein. Hau rein. So, das ist, hallo Backhauscast. Hier ist Oboman, Audiokommentar. Soll ich das schneiden am Anfang? Nee, ihr schneidet auch nicht. Nee, ich hau das Ding jetzt raus, wie es ist und quatsche vor mich hin, so wie ihr das auch tut. Seid ihr selber schuld. Audiokommentar. Wir können ja nicht anders. Länge weiß ich noch nicht. Längenbeschränkung gibt es bei euch nicht. Andere Podcasts machen da Vorschriften. Da schicke ich dann auch nichts mehr hin, aber bei euch schicke ich gerne was hin. Und jetzt hatte ich tatsächlich auch ein technisches Problem. Es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Wollte ja ganz was anderes sagen, aber ich wollte euch natürlich Qualität liefern mit meinem guten Mikrofon und meinem Mischpult. Und jetzt sagt dieser Laptop, Windows kann dieses USB-Gerät nicht erkennen. Sowas habe ich überhaupt noch nie gehabt. Reinstecken gut ist und tue rum und mache und fahr runter und fahr rauf, steck raus des USB-Steckes wieder rein, mach Riepe an. Mischpult nicht zu sehen. Kann doch nicht wahr sein. Ewig rumgefummelt, bis ich drauf komme, dass hinten am Mischpult das USB-Kabel halb raushing. Nicht richtig verbunden, kann es nicht gehen. So einfach ist es. Kabel steckt nicht drin. Ui. Ich glaube, ihr kennt das. Ihr seid ja Stöpselmusiker. Also mit Kabel rein und Kabel raus und hin und her. Wer weiß, was ihr da alles erlebt habt. Wenn ja, gleich hier jetzt erzählen. So, Quark, Quark, Quark. Jetzt sülzt er uns voll. Warum? Ja, es gab Bemerkungen in diversen Geheimtreffen, dass der Backhauscast zu wenig Kommentare kriegt und zu wenig Audiokommentare. Dann habe ich gesagt, und das sage ich jetzt auch, was soll man kommentieren? Es ist eine wunderbare Sendung, es ist eine schöne Sendung, es gehört in meinem Podcatcher zu denen, wo ich absolut jede Folge von vorne bis hinten höre. Und da gehört schon was dazu, denn mein Podcatcher ist voll und es ist unmöglich, alles komplett zu hören. Da muss man selektiv hören, aber eurer ist erstens immer dann gleich dran, wenn er rauskommt und auch komplett. Das schon mal dazu. Und ich glaube, das geht anderen Leuten bestimmt auch so. Macht viel Freude. Eure Gäste sind schön. Diese Wanderwaffeleisen-Geschichte funktioniert super. Das ist toll. Ich wäre nicht der Oboman, wenn ich nicht auch Kritik üben würde. Das Quiz ist ja mal entstanden und da gab es geniale Quiz-Geschichten. Ich war selber auch mal dabei. Also das Quiz, was ich dann machen durfte mit dem Bier und so, hat total Spaß gemacht. Und ich durfte auch zweimal für euch ein Quiz mir ausdenken. Und glaub, ist auch soweit ganz gut angekommen. Jetzt so in der letzten Zeit, ich weiß, das ist auch nicht einfach mit diesen Schätzfragen und so weiter. Das höre ich hier im Bayerischen Rundfunk jeden Tag. Ja, weiß nicht. Also ganz ehrlich, es ist so ein bisschen langweilig, diese Schätzfragen. Ich weiß aber auch, dass es nicht einfach ist, immer wieder so ein Quiz zu erfinden. Und wie ich über das Quiz nachdenke, dachte ich, wieso machen die eigentlich ein Quiz? Ja, eigentlich muss man da im Backhauscast eben ja was haben, damit man sich da unterhalten kann, dass man da Spaß haben kann und so weiter. Also erster Vorschlag, den Gast noch mehr auf den Zahn fühlen. Manchmal kommt, finde ich, ein Gast so ein bisschen kurz, weiß gar nicht, woran es liegt. Also manchmal denke ich mir, ich würde über diesen Gast gerne mehr erfahren. Also haut raus, quetscht ihn aus. Wer sich da bewirbt, weiß, woran er ist und weiß, wohin er sich begibt. Also mehr über den Gast. Und dann fiel mir noch auf, das ist wahrscheinlich auch entstanden, weil es heißt ja immer noch im Intro, der Backhauscast. 5 Geschwister, 4 Bundesländer. Ich weiß, der Versuch kam schon mehrmals. Ich hoffe, dass einige Geschwister, wenn nicht alle Geschwister, zuhören. Vielleicht könnt ihr es auch nicht mehr hören, aber ich meine das jetzt tatsächlich ernst. Ich bin der Oboman, ich bin ein begeisterter Podcast-Hörer und begeisterter Podcast-Macher. Und mich würde es wirklich interessieren, wenn mal alle 5 Backhäuser zusammenkommen für diese eine Stunde im Monat. Das muss irgendwie möglich sein. Man kann immer Ausreden finden. Hab hier was, hab dort was, habe Kinder, habe keine Kinder. Ich habe selber 4 Kinder. Man kriegt das hin mit dieser einen Stunde. Und ich will mich jetzt auch nicht zum Sprecher von anderen Hörern machen. Ich bin ein Hörer und ich möchte das brennend gerne hören. Die 5 Backhausgeschwister, das ist interessant, das muss interessant sein. Ich kenne 2 persönlich, den Frank und den Klaus. Ich kenne ein Foto von eurem Vater. Allein das Foto von eurem Vater macht mich neugierig. Was ist da noch so? Was gibt's da noch so in dem Clan? Ich weiß, der Klaus und der Frank, das sind ja Podcast-Profis, kann man sagen. Und euer Ding mag es nicht sein, das würde ich auch total verstehen. Es muss nicht jedes Hobby jedem gefallen. Aber trotzdem, ich bin hier, ich würde das sehr gerne hören und ich bin mir fast sicher, also ganz, ganz sicher, dass es da noch mehr Leute gibt, die das unterschreiben könnten und sagen, vielleicht wenigstens mal eine Sendung, wo mal alle 5 zusammenkommen, dann lasst da das Quiz weg. Und dann wollen wir hören, wie ihr drauf seid. Ihr braucht ja da auch keine Angst haben. Die 2, Frank und Klaus, leiten euch da durch das Ding durch. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr jetzt nicht wissen würdet, was zu sagen ist. Das ergibt sich von selbst. Es ist eine so lockere und so nette Geschichte. Und dann ist vielleicht auch noch ein Gast dazu. Und die Gäste und Gästinnen, das sind ja auch in aller Regel erfahrene Podcaster, Hörer, beides, die mehr oder weniger auch auf euch eingehen können. Ihr könnt euch da treiben lassen. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Also große Überzeugung, dass da Menschen draußen sind, die euch hören wollen. Wo gibt's denn sowas? Also früher gab's sowas nicht. Und es ist wirklich so. Ich meine das echt ernst. Und wenn es vielleicht nicht jetzt monatelang immer regelmäßig zu dem Termin ist, aber diese Backhaus-Cast-Sendung mit allen 5, ob das nochmal möglich ist, also, mich würde es sehr, sehr freuen. Ich weiß, euren beiden Brüdern, dem Frank und dem Klaus, würde es auch freuen. Ihr wisst selber, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder von den beiden hat einen dicken Rucksack auf momentan. Und ihr habt vielleicht auch viel Zeug in eurem Rucksack. Trotzdem, ich sitze hier am Kopfhörer und warte auf den Backhaus-Cast. 5 Geschwister, 4 Bundesländer. Ein Backhauscast. Das würde mindestens mich wahnsinnig freuen. Servus. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Das, ja. Was? Eigentlich können wir an der Stelle diese Folge fast schon beenden, weil da kann eigentlich ja nicht mehr viel kommen. Aber wie du schon hörst, Christian, falls du jetzt zuhörst, wir haben zumindest ein Geschwist. Der Ruf ist bis Spandau schon geheilt. Genau, das konnten wir auf die Schnelle der Zeit noch realisieren. Vielen Dank dafür, Viola, das ist super. Dann sind wir schon mal zu dritt. Jetzt haben wir natürlich das nächste Problem, das jetzt mit den 4 Bundesländern auch nicht mehr so ganz stimmt im Moment, wenn ich jetzt immer in der NRW bin, wenn wir aufnehmen. Als gelten die Meldeadresse. Die Meldeadresse. Dann sind wir noch fein raus. Dann ist noch alles gut. Ja, genau. ein wunderbarer Kommentar, für den wir auch wirklich eigentlich nur mal erst Dankeschön sagen können. Und ja, das freut uns riesig, wenn auch das, was wir hier tun, auch so wertgeschätzt wird und auch mit so lieben Worten bedacht wird. Das ist wirklich toll. Also ich habe den ja schon vorher mal gehört. Ist klar, ne? So, aber da kriege ich richtig rote Ohren und denke mir, wow, ja. So, jetzt haben wir die Sache mit dem, den Kandidaten ausquetschen. Ja. Da wollte ich gerade schon vorschlagen, dass Uli, ihr damit in der nächsten Folge anfangt. Jetzt ist das ja so, ja. Du bist ja jetzt quasi hier schon, gehörst ja schon ein Stück weit fast mit zum Team. Oh, oh. Ja. Mit dem, guck mal, da und, steht schon das erste B vor deinem Nachnamen. So schnell geht das. Du brauchst natürlich für das Umsetzen von neuen Ideen, brauchst du natürlich immer Menschen, auf die man sich verlassen kann, jetzt auch an einer gewissen Stelle. Mhm. Und aber es ist jetzt so, wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Und zwar hast du heute, Uli, als erste Gästin, ist das richtig? Sagt man Gästin? Ich weiß es gar nicht. Ja. Also als hier mit Teilnehmende. Das kann man so sagen. Du hast jetzt schon den Hund geholt. Sie holt den Hund. Also, alles klar, wir haben das verstanden. Kommando zurück. Ich spule noch mal vor. Ich weiß gerade nicht, warum der bellt, aber er tut es halt gerade. Ja. Gut. Ist das geil. Also, ich höre zu. Ja, also du hast heute quasi als Premiere die Wahl. Du kann darfst, ich auch ablehnen? Du darfst wählen, entweder Wahl zwischen einem Quiz oder aber zwischen unserer... Ich nehme das andere. Zwischen unserer ganz... Bist du sicher? Zwischen unserer ganz neuen, brandneuen Kategorie, die wir jetzt mal kurz einstellen. Das große Backhauscast ausquetschen. Yay! Oh. Und du entscheidest. Also es läuft dann ein bisschen wie Wahrheit oder Pflicht. Nur um das jetzt schon mal... Es ist dann aber auch wirklich so, ihr quetscht mich aus und nicht ich euch, ja? Wir dich, ja. Gnadenlos. Wir haben hier einen Fragekatalog von drei DIN A4 Seiten, ne? Oder? Ja. Nur ist klein gedruckt. Also ich habe hier noch drei Schnäpse stehen. Oh gut. Da kommen wir schon zur ersten Frage. Pass auf. Du kannst das jetzt in aller Ruhe machen. Jetzt, weil ich würde sagen, nichts übers Knie. Wir würden jetzt dann erstmal das Waffeleisen verlosen, weil die Losfee scharrt hier auch schon mit den Hufen wieder. Die ist schon ganz aufgeregt. Ja, siehst du, da geht schon wieder los. Und derweil kannst du dir ja in aller Ruhe überlegen, was du denn gerne mit uns nach der Auslosung dann machen möchtest. Das heißt, ich trinke schon mal zwei Schnäpse und dann... Ja. Das ist ganz allein dir überlassen, wie du dazu eine Entscheidung findest jetzt. Also, gut. Ist ja quasi auch so eine Art Quiz. Ne? Ja, ist eigentlich, das ganze Leben ist ein, aber egal. Ja, was wollten wir? Wir wollten das Wanderwaffeleisen verlosen. Nicht, es war schon mal knapp davor, dass wir es fast vergessen hätten, schon mal einmal. Das stimmt. Das wäre heute auch so eine Gelegenheit gewesen, das zu vergessen. Da ist man ruckzuck, ist man da durch und dann denkt man, hoppala, da war noch was. Ja. Wir machen das altbewährt. Ich lese kurz vor, wer sich beworben hat. Und dann würde ich das Wort übergeben an Frank und an die Losfee. Also, beworben haben sich wie immer auf Startplatz 1 unser Ralf mit seinem Dauerlos aus besagten Gründen, die ich nicht nochmal wiederhole. Der Chris ist dabei, der Uwe ist dabei, der TJ, der Daniel, der Bob, die Steffi, der Grillzombie hat sich beworben und der Gerard ist auch noch an 9. Stelle mit im Boot. Ja, und jetzt lehne ich mich zurück. Ich habe was zu trinken. Welcher auch mittlerweile hier unter den Zuhörern weilt. Ja. Ich habe einen mehr oder minder sicheren Stuhl und lehne mich zurück. Ja. Magst du dich nochmal zurücklehnen? Und harre der Dinge, die da kommen. Ja, Achtung. Wenn das mal gut geht. Ja, so, wie machen wir es denn heute? Wir haben 9 BewerberInnen und ich sag mal so, das sind ja 4+4+1. Richtig. Ne? Um mal so in die Brombeerfalte zu schlagen. Oh, hau mir in die Brombeerfalte, du. Und das bringt mich jetzt auf den Gedanken, dass die ersten 4 Lose nicht gewinnen und die letzten 4 Lose nicht gewinnen. Das heißt, ich ziehe jetzt die ersten 4 Lose, dann ziehe ich die letzten 4 Lose und dann musst du sagen, wer gewonnen hat, weil das ist ja der übrig bleibt. Ja, das können wir machen. Das ist gut. Das ist der ganz neue Modus. Ja, das ist nämlich so, die Losfee, die ist in Urlaub. Das schon wieder. Und deswegen kann ich hier machen, was ich will. Ja. Das ist gar nicht wahr! Ich habe hier eine Sperre! Sei still, Losfee! Ich will hier raus! Losfee! Ich hab nichts gehört. Wo sind die Losfee eigentlich? Wo ist die Losfee eigentlich? Mann. Naja, gut. War gut. So. Ja, dann machen wir das so. So tun wir. Die Kamera läuft nebenbei auch. Die Kamera läuft, sehr, sehr gut. Genau. Sehr gut. Die Wir, habe ich ja heute einen aktiven Part bei der Verlosung ich selbst. Ich könnte sogar Stereo ziehen. Ich habe zwei Zahnstocher diesmal hier. Das ist nobel geht die Welt. Wir hatten ja auch schon ein Los zu viel bis vorhin. Ja, und das war ja eine Niete, haben wir festgestellt. Genau. So, ich mache das jetzt mal so, auch für die Kamera. Er schüttelt. Ich kipp die Lose hier aus. Ah ja. Die liegen jetzt hinter meinem Bildschirm, die kann ich so nicht sehen. Kannst du nicht sehen. Das macht nichts, ich kann mir den Film angucken anschließend. Also kannst du den Film angucken. Genau. Die sehen also alle gleich aus. Auch das kann ich bestätigen. Kannst du das auch bestätigen? Das kann ich bestätigen. Ja. Du bist in der Schublade, du kannst das gar nicht sehen. Ich komm, die gemacht. Ja. Genau. Und jetzt sage ich mal, das wären die ersten vier Lose. Aha. Und das wären die zweiten vier Lose. Und das wäre das Gewinnerlos. Das könnte ich natürlich jetzt direkt ziehen. Nein. Das wäre ja langweilig. Nein, ne? Das machen wir nicht. So, das sind also die Lose, die nicht gewonnen haben. Und das sind die Lose, die nicht gewonnen haben. Mhm. Und das ist das Los, das gewonnen hat. Ja. Das ist es. Das so ist das. So sieht ein Gewinnerlos aus. Ich kann auch schon mal reingucken. Ja. So sehen Sieger selbst aus. Ich, so sehen Sieger aus. Obwohl ich ja die Los viel ganz gut kenne, könnte nicht sagen, was das für ein, wem sein Los das ist. Sitzen zwei Jungs in Gelsenkirchen in der Kneipe, fällt eine Wespe ins Bierglas, er sagt, er zieht sofort das falsche Trikot aus. Naja, egal. Der erste Nicht-Gewinner ja? ist der Traveling Jack. Der Traveling Jack. Und weg ist er. Der zweite Nicht-Gewinnerin, man weiß das ja nie, der, die, das, der. Der zweite Nicht-Gewinner ist der Girard. Der Girard. Und? Ich warte mal noch einen Moment. Nee, er bleibt im Channel. Sehr schön. Sehr gut. Das nenne ich Sportsgeist. Der dritte Nicht-Gewinner ist der Ralf. Der Ralf. Der vierte Nicht-Gewinner oder der, die. Mit dem der, die. Tut mir leid. Die vierte Nicht-Gewinnerin ist die Steffi. Liebe Steffi, schönen Gruß an dieser Stelle. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so bereitwillig das Rezept mit dem Spiegeleiern auf Bacon aufgenommen hast und direkt nachgekocht hast. Ja. Da soll man mal sagen, Twitter würde einem keine positiven Interaktionen ermöglichen. Das war also neben einigen Tweets, die ich in den letzten 48 Stunden gelesen habe, mit das Schönste. Ja. Auch der Leberkäse vom Armin übrigens. Ja. Jetzt kommen wir zur zweiten Reihe der Nicht-Gewinner. Also der nächste Nicht-Gewinner ist der Daniel. Oh. Daniel, du bleibst dran, bitte, ne, am dich versuchen auslosen zu lassen. Der nächste Nicht-Gewinner ist der Uwe. Oh Mann. Dann hat ebenfalls nicht gewonnen der Grill-Zombie. Jetzt ist es aber spannend. Und der letzte Nicht-Gewinner, bevor wir dann den Gewinner nominieren, ist der Chris. Ist der Chris. Damit so steht zweifelsfrei fest. Gewonnen hat der Bobson Ball. Hey, und jetzt schauen wir auch noch, ob das Los richtig ist. Weißt du, worüber wir sprechen, Bob? Bobson Bob. Jawohl. Da war es ganz kurz. Die Kamera hat es noch eingefangen, bevor es mir durch die Hände glitt. Ja. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge ein virtuelles Sommertreffen machen dann hier. Genau. Ich glaube, das kann großartig ein werden. Ein Bobson Bob Backhauscast Sommertreffen. Ganz viele Bs dann drin. Im September. Bobson Bob Backhauscast. Bob Podcast. Ich denke nochmal nach. Du denkst nochmal nach, ja. Wieso? Herbsttreffen. Herbsttreffen. Ist dann noch? Bis wann ist denn Sommer eigentlich? Im September ist doch noch Sommer. Die Bayern hatten noch Ferien im September. Sommerferien haben sie da. Die Bayern-Ferien. Ja, aber da heißt doch Sommerferien. Das heißt nicht, ihr habt da noch Ferien, wo kein Sommer mehr ist, aber Ferien. Der September ist ein R-Monat, wo man nicht barfuß raus darf. Das wird den Bob ja gleich mal interessieren. Das finde ich auch spannend. Ein R-Monat, da darf man nicht barfuß raus im R-Monat. Ja, alter Spruch. Ich weiß ja, ich komme aus der Altenpflege, da habe ich viel gelernt. Ja. Du kannst ja nur im Mai und Juni und im Juli. Und im August. Warum August? Da haben die das R nur vergessen. Das ist halt schlecht überliefert worden damals in den alten Schriften. Das war früher mal ein ganz anderer. Ja, ja, der ist nämlich ganz anders früher. Irgendwas mit R. Auf jeden Fall mit R. So, toll. Ja, und auch auf meiner Liste ist nur der Bob übrig geblieben. Das war die Startnummer 6. Dann haben wir das ja diesmal sogar formal auch richtig gemacht. Ich glaube, diesmal haben wir keinen Fehler gemacht. Wir haben jetzt öfter mal Fehler drin gehabt, aber hat sich keiner beschwert. Das fand ich eigentlich recht nett von euch. Das finde ich super. Können wir bei unserer Zuhörerschaft sehen. Der Haus- und Hofjurist hat gesagt, alles ist ruhig, alles gut. Hat sich keiner weiterhin beschwert. Jetzt gucke ich, ach so, das ist die Liste vom letzten Mal. Ja, okay, das sollte ich doch mal noch mir ein zweites Dokument gönnen. Ach so. Ja, EDV ist nicht so meins. Ja, gut, ist ja auch schwierig. Jetzt muss ja auch nicht jeder können mit IT. So, Viola, wie gefällt es dir denn bisher hier? Ja. Sehr gut. Als Backhaus-Cast mit Crew-Member. Ja, ganz bequem. Ganz bequem. Ah ja, ja, das ist schön. Ja. Wir haben es auch ganz bequem. Wer es, glaube ich, gerade nicht so bequem hat, ist die Uli, die ja immer noch nachdenken muss, was sie jetzt machen will. Nö. Aber nach dem dritten Schnaps ist es vielleicht auch wieder bequem, ich weiß nicht. Aber Uli, wie gesagt, es ist ja nicht, wir schieben das ja jetzt einfach gnadenlos auf die Hörenden. Das war ein Wunsch von außen, der an uns herangetragen wurde. Ja. Und du darfst jetzt wählen, liebe Uli. Genau. Welches ist dein Herzblatt? Blöd, ein ganz anderer Podcast. Nee. Den wollte ich immer mal machen. Ich habe keinen gefunden, der mitmachen wollte. Den Herzblatt? Ja, ja, das kannst du als Podcast auch machen. Das ist bestimmt total der Brüller. Ja. Da musst du die Leute nicht mal sehen und weiß, dass die Scheiße Moment, sind. Der Moment, wo die Wand an der Seite gestanden wird. Das hätte ich mir sehr schön vorgestellt im Podcast. Und dann irgendwie über Telegram schnell ein paar Fotos schicken und dann, das ist ja doof gelaufen. Und dann mit dem Hubschrauber habe ich auch nicht bewilligt gekriegt vom Headquarter wegen dem Budget. Das war blöd. Da hättest du noch umlernen müssen. Das ist ja doll. Das ist ja doll. Ja, den Rudiger, den Rudi hätte ich schon hingekriegt. Dann hätten wir ja die ursprüngliche Herzblatt-Version. Ich kann das nicht abstellen. Leven Jack, es tut uns leid, dass wir jetzt was von Herzblättern erzählen, wo du doch immer noch jung gesehen bist. Kann mal einer schnell die Titelmelodie von Lassie einsingen? Gab es da eine Titelmelodie? Bestimmt gab es. Ja, hier Dingels mit, bestimmt mit Mundharmonika wahrscheinlich oder so. Das flutschige Tier. Das war Flipper, ja. Genau. Genau. Wie war denn Lassie? Lassie, wie war denn? Der flutschige Lassie. Das war auch nicht Lassie. Nee, das war Lindenstraße, oder? Weiß ich jetzt nicht. Es ist halt ein Jammer, dass wir immer noch keine Tonbeispiele wirklich richtig einspielen können. Sonst könnte man ja auch mal so ein Serienmelodienraten für Melonen machen. Für Mitmenschen machen. Ja, genau. So. Ja, Uli. Die Würfel sind gefallen, Uli. Weil das, was du jetzt entscheidest, entscheidet auch maßgeblich darüber, wie hier der weitere Verlauf in dieser Küche stattfindet. Genau. Ja, denn ich versuche ja immer, mich vor den Quiz zu drücken. Und heute schaffe ich das. Also quetscht. Das heißt, wir kommen in einer Premiere. Das große Backhauscast ausquetschen. Genau. Tatsächlich. Ja, quetscht. Das ist großartig. Klaus, hol das Buch. Da ist das ja gar nicht so schlimm, dass du das Quiz zu Hause gelassen hast. Das ist ja gut gelaufen. Im Großen und Ganzen kannst du das gar nicht so in die E-Mail reinschreiben, wie das jetzt gelaufen ist. Das habt ihr gewusst, hat. Ja, wir, wir haben den Kurs besucht, hochmanipulativ im Podcast. Ja. Ja, die Frage. Oh, die Verbindung wird gerade schlecht. Ich kann euch gar nicht. Ich sitze hier in einem wahnsinnigen Funkloch. So, wie machen wir es? Wir lesen die nacheinander vor, oder, Frank? Also, also ich habe da jetzt so folgende Idee dazu. Hm? Jetzt hat ja die Viola leider noch gerade keinen Zugriff auf dieses Dokument. Sonst könnte die natürlich auch die Fragen mitlesen. Das kann ich aber und daher machen wir das so. Ja. Wenn du eine Frage gelesen hast und ich eine Frage gelesen habe, ja, dann denkt die Viola sich spontan eine aus und die Uli muss die beantworten. Und dann wieder du. Dann lesen wir weiter. Genau. Ah ja, okay. Genau. Und wenn irgendwo, das heißt ja auch ausquetschen, und wenn irgendwo, wenn wir den Eindruck haben, da muss man aber nochmal nachbohren, vorsichtig. Dann kommt nämlich das kleine Nachbohren noch hinterher. Das ist wie beim Zahnarzt hier, Mensch. Ja, ausquetschen, das ist eigentlich mehr was für Dermatologen. Und aber nachbohren. Ausquetschen ist das, was im Spiegel runterläuft immer, ne, oder? Entschuldige mich hiermit bei dem Berufsstand der Dermatologen. Das könnte ein Song von Heino sein. Ihr könnt bestimmt auch mehr wie ausquetschen. Heino war nebenbei Bäcker, der kann das mit dem Mehl auch. Aber gut, ich wollte nicht abschweifen. Das macht man im Podcast nicht, dass man abschweift, Herr Backhaus. Muss ich nochmal in das neue Buch reingucken, wo das alles drinsteht, wie man das macht. Man isst und trinkt auch nicht im Podcast, ne? Ah, hier. Oh, da sagst du was. Da sagst du gleich meine Medizin. Ja, ein bisschen habe ich. Viertelstunde hast du noch. Dann musst du in die Semmel beißen und deine Tablette nehmen. Ich nehme so eine Laugenbrezen. Oh, ja, ich nehme eine Laugenbrezen, das ist gut. Der Stecker noch eingesteckt? Ja, wunderbar. Das ist neu. Wir haben jetzt einen Kopfhörerverstärker, das kann man jetzt. Wir haben ja so viel neu gemacht. Ja. Die Sendezeit auf 18 Uhr. Ja. So, da doch die neue Rubriken eingeführt. Wir wissen. Die Haustür klingelt. Nein, ja. Haustür klingelt. Wir kennen unseren eigenen Podcast nicht mehr wieder. Oh. Wer bist du denn? Ach, Frank. Ach so. Ja. Das ist gut. Das ist eine Konstante hier. Dann. Sind wir soweit, oder? Bist angeschnallt. Ja. Furchtbar komplizierte erste Frage. Freust du dich? Ich freue mich wie Jack, ja. Wie Bolle. Siehst du, das war schon die erste Frage. Und war sie schlimm? Nö, mach mal weiter so, ja. Ja, Land auf, Land ab kennt man dich ja als Uli. Hm? Und unsere erste Frage an dich ist, wie ist denn dein Name, Uli? Hab ich vergessen. Ich notiere die Antworten gleich mal mit heute. Also es reicht auch, wenn du da beim Vornamen bleibst. Ach, der richtige Name ist einfach Ulrike. Die Ulrike. Wir sprechen mit Ulrike. Mit Ulrike. Ja. Das ist schön. Liebe Ulrike, was für Zuhörer. Das macht er nicht nochmal. Du musstest nicht komplett auf den Punkt beantworten, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind natürlich daran interessiert. Wie alt bist du denn, Ulrike? Ja, der erste Impuls ist jetzt, das geht euch gar nichts an. Das geht euch das gar nichts ich. An. Das kenne ich. Oh, auf der anderen 130. Seite. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, meine Güte, das ist nur eine Zahl, ich bin 52. Siehst es. Wunderbar. Ja. Den ganzen Tag über oder variiert das so über den Tag? Morgen auch noch. Morgen auch noch? Okay. Ja. Schreibe ich dazu, morgen auch noch. Ja, bei mir variiert das so über den Tag. Ne? Also, ich habe auch noch, je nachdem, wer mich fragt, sage ich aber auch schon mal 27, weil ich beschlossen habe, ab 27 nicht mehr älter zu werden. Das ist jetzt echt kein Scherz. Und ich feiere jedes Jahr meinen 27. Geburtstag. Ja, klasse. Das finde ich aber auch eine gute Idee. Vor allen Dingen reduziert das die Anzahl der Kerzen auf dem Gebäck. Richtig. Nur, als ich 50 geworden bin, habe ich alle zu meinem 30. eingeladen. Also, ach was. Wolltest du mal einen runden Geburtstag feiern? Genau. Ja. Das ist aber auch ein interessantes Zahlenspiel. Mhm. Aber die 27 Kerzen, die kann man halt auch mit 50 noch auspusten, auch wenn die. Das schaffe ich noch, ja. Ja, auch, wenn die Luft schon mal ein bisschen dünner ist. Ja. Und ich rauche ja nicht, das schaffe ich nicht. Oh, siehst du mal, da ist schon eine unfreiwillig beantwortete Frage. Beantwortete Frage, ich rauche nicht. Ja, sie an. Also Nichtraucher. Jetzt kommt die Joker-Frage von Viola. Ja, liebe Uli, ich kenne dich ja eigentlich gar nicht. Das aber schön, dich kennenzulernen. Das ist sehr schön, ja. Aber das ermöglicht mir, dich ganz viel zu fragen. Zum Beispiel, mich würde interessieren, wie bist du zum Podcasten gekommen? Oh, das ist einfach. Ich muss nur ein Wort sagen, Dosenfischer. Ich glaube, dann wissen alle Bescheid, denn das war der Podcast, den ich als erstes gehört habe. Es ist ein super Podcast gewesen, ab da fand ich das toll und irgendwann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Für die, die es nicht wissen, die Dosenfischer ist ein Geocaching-Podcast, wenn ich das hier aus dem Off noch kurz mit reinwerfen darf. Ja, ja. Und Geocachen, das ist dieses hier mit den Tupperdosen im Wald verstecken und sie nicht wiederfinden können. Kurz erklärt. Doch, ja. Doch finden, ja. Ja. Aber ich finde, die zwei, die fand ich damals wirklich so, also ich habe da, ich war so fasziniert davon und habe irgendwann gesagt, Mensch, das kannst du doch auch. Und dann war ich ganz erstaunt, dass ich das wirklich auch konnte und vor allen Dingen, dass mir Leute zuhören. Und auch beim nächsten Mal noch zuhören. Und ja, so ist es jetzt dabei geblieben. Schön. Und heute bin ich hier. Ja. nächste Frage. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir mit Podcasten weitermachen, aber ich gehe mal einfach hier jetzt dieser Reihenfolge nach. Liebe Uli, dein Familienstand ist aktuell und ist das auch der gewünschte Familienstand? Ja. Ja. Und verheiratet, definitiv, ja. Verheiratet. Will ich auch bleiben, ja. Schon lang oder erst kürzlich? Pass auf, nagel mich gerade nicht auf ein Jahr fest, aber wir hatten kürzlich irgendwann mal Silberhochzeit, ja. Schau da, das ist immer. Ja. Das kann ich gut nachempfinden. Das ist, ich weiß, als. Das hättest du jetzt vor den drei Schnäpsen fragen müssen, aber. Als wir geheiratet haben und dann wurden wir mal zu einer Silberhochzeit eingeladen, da habe ich so gedacht: Ach, guck mal die an, die sind alle so. Fortgeschritten. Gesetzt. Ist auf einmal. Und es überrascht einen, oder wie ging dir das damit, mit der Silberhochzeit? Also, ja, das war genau so. Es war auf einmal da und da habe ich nur gedacht, huch, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Ja. Das ist echt total irre. Muss man selber mal erlebt haben. Und also ich glaube, wir haben jetzt im Dezember wirklich 30 Jahre. Ja, wow, guck mal. Das ist. Ist schon sehr lang, ja. Und das hat ja auch heutzutage nicht gerade den Selbstverständlichkeitswert, ne? Nee, ist ja aber auch nicht immer einfach, muss man aber dazu sagen, ne? Genau, ja. Aber was ist dann schon einfach im Leben? Das ja, genau. Also. Ja, das war gut nach Geburt und ausgequetscht. Ja. Oh, ich bin froh, dass ich nicht das Quiz genommen habe. Och. Kommen wir zur nächsten Quetschefrage. Genau, machst du gerne Quiz? Nee. wir haben jetzt mehrere Fragen, die in Klammern das schöne, den schönen Zusatz haben, aktuell und gewünscht. Das hatten wir mit dem Familienstand schon so. Und da wir ja auch Podcast-Hörer sind und haben wir die da ein bisschen drauf abgestimmt, auf eventuell Menschen, die hier vorbeikommen könnten und fragen nach dem Gewicht aktuell und gewünscht. Oh, nö. Pass auf, sagen wir mal so, aktuell ein bisschen zu viel und gewünscht etwas weniger. So. Sehr schön. Und ich erinnere dran, die Quizkarten liegen hier noch, also. Das ist ein wirklich schon Jahrzehnte dauernder Kampf hier bei mir und ich. Ja. Weiß, ich werde ihn irgendwann gewinnen, nur wann, das steht halt noch in den Sternen, ja. Ich wollte gerade da nochmal auch nachfragen, ob das überhaupt tatsächlich ein Thema ist, das dich wirklich beschäftigt Oder sagst du, ja gut, das ist halt jetzt so, wie es ist und ich mache mir da keinen Stress mit, ich fühle mich wohl und solange das so ist, ist das gut, oder? Das ist ein ganz klares Jein. Ja. Auf der einen Seite sage ich mir, wäre ja schon gut, wenn es ein bisschen weniger wäre, dann bist du halt gesünder und vielleicht lebst du auch ein bisschen länger. Auf der anderen Seite möchte ich aber halt auch leben und mir nicht wegen jedem Weizenbier oder sowas hier direkt ein schlechtes Gewissen machen oder so. Und dann denke ich, nö, es ist okay. Ja, also du steigst dann auch nicht jeden Morgen auf die Waage und schaffst dir dann noch da graue Haare drüber an. Nein, ich kriege schon mal so Anfälle und dann fange ich wieder an, so richtig Kilometer zu laufen oder was weiß ich nicht was. Aber es ist nicht so, nein, ist nicht das Hauptthema hier. Nee. Ja, aber das merkt man ja schon, wenn man da so ein bisschen säumig wird in der Bewegung. Ne? Das schlägt sich ja quasi direkt schon auch nieder. Ja. Ja, aber wenn irgendwo ist natürlich eine Grenze, wo ich sage, oh, jetzt aber nicht mehr, ne? Jetzt halt mal ein bisschen an dich, aber im Wesentlichen nein. Mhm. Ich sage mal, ich bin ein Genussmensch und bin es auch gern. Ja. Genau, das ist ja auch Lebensqualität. Dann wäre jetzt die Viola mit einer weiteren Joker-Frage. Eine weitere Ausquetschfrage. Jo. Ja. Ich habe vorhin zugehört, als du über dein Waffelrezept gesprochen hast. Ja. Und ich könnte mich irren, aber habe ich da eine gewisse Abneigung gegen Mehl herausgehört? Oder war das nur auf dieses eine Rezept bezogen? Nicht grundsätzlich. Nein, nee, überhaupt nicht. Ich backe eigentlich wahnsinnig gerne. Also mehr gerne als gut, aber immer noch gerne, aber mit dem Mehl, das war nur bei dieser einen Sache halt so, weil ich da die Kichererbsen eben hatte und da hat jetzt gar nicht so was hintergesteckt. Achso, ja gut, ich wollte nicht, eigentlich wäre die Frage gewesen, wie ist deine grundsätzliche Haltung zu Weizenmehl? Kann ja auch mal ganz interessant sein. Ich esse sehr gerne weiße Brötchen. Ich glaube, das sagt alles, ne? Ja, das sagt alles. Jeden Sonntag. Ja, dann kommen wir zur einer weiteren Frage. Thema Beruf. Was ist aktuell dein Beruf und welcher wäre denn eigentlich der Beruf, den du dir so wirklich wünschen würdest, wenn du nochmal könntest? Das ist jetzt eine richtig gute Frage, ja. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja irgendwann mal Hotelkauffrau gelernt. Also ich komme aus der Gastronomie. Meine Eltern sind auch Gastronomen, also ich bin damit groß geworden und habe das von klein auf kennengelernt und das ist toll. Also es ist einfach toll, sowas zu machen und Leute glücklich zu machen und überhaupt und aber halt die Arbeitszeiten, die sind dann nicht ganz so toll. Ja, und das hat dann eben nicht ganz so zusammengepasst, deswegen habe ich irgendwann auch was anderes gemacht. Aber ich würde sowas furchtbar gerne wieder machen. Ich hätte sehr gerne so ein eigenes, ein Café vielleicht oder ein Restaurant oder so. Weiß ich nicht, das wäre schon ganz toll. Aber im Moment mache ich was ganz anderes. Ich arbeite in der Arbeitssicherheit und also als Mitarbeiterin oder praktisch Assistentin hier meines Chefs. Mhm. Das ist was ganz anderes, das ist auch super. Ich bin auch richtig froh mit meinem Chef und mit meinem Job, aber das würde ich lieber machen doch. Was würdest du lieber machen? Da warst du kurz weg. Das andere halt eben wieder so, Also halt Gastgeberin sein und Leute begrüßen und betreuen ein Stück weit. Ah, das hat schon was. Also ich habe es ja nicht nur gelernt, weil es so in den Genen liegt, sage ich mal, da hat schon mehr dahinter gesteckt und das ist schon toll. Also, wäre Campingplatz auch eine Alternative für dich? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Ich könnte mir da gute Synergien vorstellen mit deinem Liebsten. Der Aber den interviewen wir ja nicht, den interviewe ich mal privat. Genau, da fragst du den die gleichen Fragen wie mich jetzt und dann bin ich mal gespannt, was er da so sagt. Ja, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der bestimmt auch interessant ist, wo es was zu erzählen gibt. Dein Wohnort. Was gibt's dazu zu sagen? Der ist toll. Also ich wohne, wie gesagt, in der Eifel, in einem ja, 2000 Seelendorf sind wir hier. Also mit allem, die so drumherum sind und sowas, ist es relativ klein, ganz abgelegen, Nähe der belgischen Grenze, ganz viel Wald drumherum und ich will das auch nie wieder anders haben. Also ich wäre in der Stadt sowas von verloren, da würde ich untergehen, ja. Wohnst du denn immer schon in der Eifel oder hat sich das irgendwie, ja, also ja, richtig immer. Eingeborene, also ein Eifel-Native sozusagen. Ja, aber sowas von. Ich wohne jetzt ungefähr 50 Meter neben dem Haus, wo ich groß geworden bin. Ach, und, okay. Ja, genau. Und war nie wirklich hier weg. Also wollte das auch nie. Und nee. Ja, das ist das, was man, glaube ich, dann tatsächlich auch Heimat nennt, ne? Wenn man das so von sich sagen kann. Da bin ich sowas, geboren und aufgewachsen. Ja, all die Weilen ja auch. Meine Eltern direkt nebenan wohnen und ich habe noch eine Schwester hier oben. Mhm. Und, das ist alles so ein Klumpatsch, sage ich immer. Und das ist so schön. Also das will ich nie anders haben. Und, ja. Ja, toll. Ja. Das hat man auch selten heutzutage, glaube ich, dass einer so ganz konstant irgendwo ist. Und die meisten haben ja doch schon mal irgendwo auch einen Bruch drin. Aber viele finden dann auch irgendwie wieder nach Hause. Das ist... Ja, es ist aber auch diese Ruhe und diese Abgeschiedenheit hier, das ist genau meins. Mhm. Also ich mag nicht viele Leute um mich rum haben oder wenn es laut ist und nee, das ist alles. Mhm. Da fällt mir gerade soweit noch Aktuelles ein. Ja. Da soll doch so ein Luftwaffenstützpunkt zugemacht werden. Ist das bei euch in der Nähe oder ist das noch weiter weg? Kannst du mal gerade einen Namen sagen? Nee, kann ich. Habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe da was. Im Zuge von der Onkel Trump will die Deutschen bestrafen dafür, dass er nicht genug Batterien hat. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich jetzt voll den Blödsinn labere, aber Spangdahlem oder sowas ähnliches. Irgend sowas. Das ist schon eine Ecke. Das ist dann schon eine Ecke weg. Also das ist bei euch auch nicht Thema und nicht Dorfgespräch. Nee. Nein, gar nicht. Hm. Ja, okay. Fiel mir so gerade bei Eifel noch ein. Ja. Viola, was hast du noch für eine Idee? Ich habe immer ganz viele Ideen. Mhm. Also, Uli, ich versuche ja gerade, dich so ein bisschen kennenzulernen und mir ein Bild von dir zu machen. Hm? Ich habe mir jetzt eine Frage ausgedacht, eine Doppelfrage, und du kannst dir überlegen, ob du einen Teil davon beantworten möchtest oder den anderen oder beide. Also die Frage heißt, was war das beste Kompliment und was war die schlimmste Kritik, die du in diesem Jahr bekommen hast? Du kannst eins beantworten oder beide. Ich fände beides interessant, aber du kannst es dir überlegen. Bestes Kompliment oder schlimmste Kritik in diesem Jahr? Ja, ich überlege gerade wirklich. Spricht ja vielleicht dafür, dass man dich nicht viel kritisieren muss? Ja, nee, weil ich habe gerade wirklich ernsthaft überlegt, ob in diesem Jahr schon mal wirklich so richtig heftig jemand kritisiert hat. Ich glaube nicht. Also wenn, habe ich es vergessen, dann kann es auch nicht so schlimm gewesen sein. Und das beste Kompliment, also ich lasse jetzt meinen Mann mal außen vor, der ist ja sowieso verpflichtet. Nein, der ist ja vertraglich verpflichtet. Ne? Ich dachte, er ist die ganze Zeit auf der Zunge. Nee, aber ich hoffe, er hört jetzt hier nicht zu, ja, aber ich finde, nein. Habe ich den nicht auf Telegram? Nee, hast du nicht. Das weiß ich zufällig. Die wirklich aufbauendsten und besten Komplimente in dem Sinne kriege ich momentan wirklich von meinem Chef. Kann ich gar nicht beschreiben. Weil da hat sich also vor einem Jahr meine Arbeitssituation hat sich ja komplett geändert. Ich glaube, das weißt du ja alles gar nicht. Ne? Und ich bin so froh mit diesem Menschen als Chef, weil der eben auch nicht nur von oben so Druck macht und sagt, das hat aber nicht geklappt, sondern der kommt auch an und sagt, boah, das ist aber hier super gelaufen und super Team und sowas. Und das würde ich im Moment als das aufzählen, was mir in diesem Jahr am meisten gebracht hat, so komplimentemäßig. Von Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, sowas für mich zu tun, ja. Sondern Menschen, die dich eigentlich bezahlen und dir dann auch noch Komplimente machen. Nein, die also einfach sagen, also weil ich weiß, er meint das auch so. Mhm. Ja. Der sagt das nicht einfach so, der meint das auch so und das tut gut. Ja, das ist so vom Lesen, was du so schreibst. Und vom Hören war das ja sowieso ein wirklicher Glücksgriff, da vor einem Jahr da in diese Position und auch in den Betrieb zu wechseln. Das war wirklich so. Das hat ja wirklich nochmal vieles sehr positiv befördert, auch bei dir persönlich. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch merke, wie ich mich selber in dem Jahr jetzt auch verändert habe. Ne? Und das ist einfach nur schön. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass sowas so viel ausmachen kann. Ne? Mhm. Absolut. Hast du noch was nachfragen, Viola, oder so für dich? Ich dachte, fürs Nachbohren seid ihr zuständig. Ach so. Ich halte mich ja hier schon zurück. Ne, wenn dich was interessiert, hau ruhig raus. Ich meine, jetzt ist sie hier, ne, und hat sich auch noch nicht ausgelockt. Dann ja, also ich habe da noch eine Frage an dich, Uli. Ja. Wie hoch ist der Brocken? Was, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Wir sind doch beim Quiz. Ich dachte auch, das Quiz wäre abgesagt. Ja. Wie hoch ist denn der Brocken? Welcher Brocken eigentlich? Der Brocken. 1000, der Brocken. Ach, der Brocken. Im Harz. Berg. Der, Berg, wie ist welcher Brocken? Der Brocken in meinem Hals. Ja. Brocken und Hals. Brocken und Hals. Entschuldigung, wir unterbrechen für eine Medikamenteneinnahme. Wir machen ruhig weiter. So, okay. Das war das Stichwort. Ja. Der Brocken im Harz. Ja, im Harz. Und wie hoch? Berg. Ja, wie hoch jetzt, ist er? Genau, das war 1000. Wollt ihr mal schätzen? Hier? 1141 Meter. Ja, schon gegoogelt. Nee, ich hab einen Chat gelesen. Ja, tatsächlich. Okay, der Punkt geht an Andi. 141 Meter. Also die höchste Erhebung, Entschuldigung, hier so in unserer Gegend, die liegt bei ziemlich genau 700 Metern. Also das jetzt mal nur so zum Vergleich. Ja, das ist etwas weniger. 700 Meter. Immerhin. Ja, nur gut. Ist Eifel, ne? Da war mal hoch. Also die höchste Erhebung hier im Oberbergischen, das ist der Unberg mit, keine Ahnung, 485, irgend so was um den Dreh. Der Unterberg? Unnenberg. Ach so, nicht Unterberg. Unnenberg. Also. Kann auch sein, dass der was höher ist. 500. Müsste ich aber auch, weiß ich auch nicht, sowas. Da wäre so, wie wenn man fragt, wie tief ist Maria Lach? Das weiß ich auch gar nicht. Uli, eine weitere Frage. Du hast eben schon gesagt, du bist auch Genussmensch. Was ist denn dein Lieblingsessen? Jetzt außer Waffen, komische. Ja, ich habe eigentlich gar keins. Ich habe nichts, wo ich sage, das ist mein Lieblingsessen, weil ich ganz viele Sachen sehr gerne esse. Und was isst du überhaupt nicht gern? Chili. Chili. Also alles, was mit Chili und Pfeffer und irgendwie sowas in die Richtung geht, da kann man nicht mit jagen. Also alles, was so richtig scharf ist, außer mehr richtig scharf, das geht. Aber nee, dieses Chili, bah, nee. Und ansonsten findest du jede Art von Küche dann so super? Nee, ich probiere auch gerne, also wenn wir so essen gehen, probiere ich mich gerne mal durch. Also wenn ich dann irgendwas sehe, wo ich denke, oh, das hast du noch nicht gegessen, probiere mal, wie es schmeckt oder sowas. Ne? Ich esse sehr gerne Steaks. Also wenn ich nichts finde, wo ich sage, okay, das probiere ich jetzt mal, dann nehme ich ein Steak. Ja, und Kinderschokolade. Und Kinderschokolade. Steak mit Kinderschokolade. Ja, das kann man auch ganz gut nacheinander essen. Nee, aber ansonsten gibt es wirklich nichts, wo ich sage, dafür würde ich jetzt sterben. Okay. Aber das heißt jetzt angenommen, ja, ich würde dich jetzt zum Essen einladen hier nach Hunsheim und würde sagen, und was soll ich kochen? Ja. Dann wäre das was? Mach Nudeln mit Soße, da bin ich froh. Gut, das kann ich. Ja. Du bist eingeladen. Es wäre mir wirklich vollkommen egal, solange es eben nicht scharf ist. Also das geht gar nicht, aber solange es nicht scharf ist, ist es egal. Dann ist das Chinesisch auch nur in Teilen so für dich so richtig. Und Indisch gar nicht dann, ne? Nee, Indisch gar nicht, aber Ente süß-sauer geht immer. Ja, klar. Stimmt, diese Spielweise gibt es ja da auch, das ist richtig. Das gibt es auch. Nee, aber scharf ist überhaupt nicht, nein. Und auch nicht in homöopathischen Dosen, ne? Da kommt nämlich auch dieses, ich habe ein bisschen Pfeffer dran gemacht, das schmeckst du gar nicht, ne? Da kommt das nämlich her. Also ich schmeck das dann doch, ne? Also. Ja, ja, das kennt man auch mit, ich habe ein bisschen Salz dran gemacht. Genau, genau. Ich auch. Oh, ja, gut, super. Ja, haben wir noch Fragen? Ja, haben wir noch. Ist jetzt ein bisschen unspannend im Moment, aber dein Lieblingstier? Ach Gott, mein Lieblingstier habt ihr eben gehört. Also, er hat sich akustisch jetzt zu Wort gemeldet. Es sind aber wirklich Hunde und Pferde generell. Also ja, auf jeden Fall. In beliebiger Reihenfolge. Die vertragen sich nicht immer, oder? Nee, nicht unbedingt. Aber eigentlich finde ich die Hunde noch ein bisschen besser, weil das einfach ganz, ganz tolle Tiere sind, auch wenn sie einen Knall haben, so wie mein aktueller Körper. Ja. Hat dein Hund immer noch seinen eigenen Podcast eigentlich? Ich habe das gar nicht Habe ich aufgehört, weil der sich inzwischen so gut gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich kann nichts Neues mehr erzählen. Du bist kein Problemhund mehr, du kriegst keinen Podcast. Er ist immer noch schwierig, aber nicht schwierig genug, sagen wir so. Ah, okay. Ja, da war ja so eher so ein bisschen Pause drin bei dir, ne? Mit der Podcasterei dann auch. Ja, da hatte ich mal. Ich hatte eine Zeit lang anderes zu tun, ja. Ne? Passiert. Ja. Dann könnten wir ja jetzt glatschen wieder mal in Spandau mal in den Blog lünkern, ob da noch eine Frage steht. Mit Spandau meinte ich die Viola. Ja, die Viola, weiß das. Die hat bestimmt auch eine. Oh, besonders schön ist das ja immer, wenn man so ganz spontan fremde Menschen interviewt. Na, ich weiß nicht, also wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, Uli, und ich kenne dich ja gar nicht, und ich würde dich jetzt treffen, dann würde ich dich wahrscheinlich sowas alles gar nicht fragen. Aber ich habe ja gerade eben mitgekriegt, dass du sagst, eigentlich bist du 27, aber im Körper einer 52-Jährigen. Und dann habe ich mich so ein bisschen um die Ecke gefragt, was würde denn die 52-Jährige Uli wohl zur 27-Jährigen Uli sagen, so als Ratschlag oder als Vorwarnung oder so? Da muss ich jetzt wirklich eigentlich länger drüber nachdenken. Wir können ja eine Runde überspringen und nächstes Mal, wenn ich dran bin, antwortest du dann darauf. Nee, eigentlich würde ich nicht vieles anders machen, als ich es gemacht habe. Und deswegen habe ich eigentlich auch nicht so sehr viele Ratschläge. Nee, wenn man das sagen kann, dann hat man alles richtig gemacht. Was heißt alles richtig? Also ich bin einfach mit dem, so wie es jetzt ist, bin ich so froh, also dass alles in Ordnung ist. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe die beste Tochter der Welt und was soll ich da sagen? Nix. Die ist übrigens der Grund dafür. Also ich habe die mit 27 gekriegt und deswegen habe ich gesagt, okay, ab heute werde ich nicht mehr älter. Ja. Kinder halten ja auch jung, ne? Genau, ja, die sowieso. Also die musst du einmal mitnehmen, wenn du wandern gehst, dann weißt du, wovon ich da rede. Die steht hinter dir mit irgendwelchen Stöckchen und dann ruft die, ja. Wir hatten sie ja mit beim Gitarre kaufen, das war ja auch schön. Ja. Hör mal, ich ahne fast, was jetzt als Antwort kommt, aber es geht ja auch nicht um mich, sondern um die Menschen, die den Podcast hier hören. Ich meine, das nochmal am Rand erwähnt, also wir kennen uns ja nun schon wirklich einigermaßen gut und da erscheinen manche Fragen jetzt so ein bisschen blass, aber Thema Musik, Uli, wenn du jetzt sagst, das ist meine Lieblingsband, dann wäre das welche? Egal, ob wir sie kennen oder nicht. Jetzt muss ich jetzt echt überlegen. Nee, pass auf, es ist einfach so. Ich habe einen Lieblingsmusiker. Und die Band, in der der gerade spielt, das ist meine aktuelle Lieblingsband. Weil dieser Mensch so toll und so besonders ist. Und du hast ihn auch schon mal spielen sehen und weißt vielleicht, warum ich das sage. Die Band, in der der spielt, das ist meine aktuelle Lieblingsband. Und die Band, von der ich gerade rede, die gibt es eigentlich noch gar nicht, weil die nämlich erst in 2 Wochen ihr Premierenkonzert hat. Das ist alles so ein bisschen verhullelt und gedöns, aber diese Band ist definitiv meine meine aktuelle Lieblingsband. Ja, der Musiker, von dem da die Rede ist, das ist der Frank Rohles. Frank Rohles, genau. Sag's ruhig, ja, genau. Genau. Und ja. Was den ja auch so speziell macht, ist, der hat ja nur auch wirklich schon mit, also das kann man in deinen Podcasts alles hören, da an der Stelle mal auch echt die Empfehlung, auch mal da so ein bisschen durch das Universum zu klicken und mal zu schauen, was es, also da gibt es nicht nur jetzt Waffelwitsch-Sagen und solche Dinge, sondern da gibt es ganz tolle, fantastische Beiträge, auch zum Thema Musik zum Beispiel. Und der Frank, der hat ja tatsächlich auch mit bekannten Größen gespielt, ne? Und genau. Also Brian May und also das ist schon cool. Und wir beiden haben den ja erlebt in Gummersbach bei We Rock Queen. Und das war ja eine fantastische Veranstaltung. Das war richtig toll. Ja. Und Uli, wer dich mal so richtig kennenlernen möchte, ne, der muss ja mit dir auf so ein Konzert gehen. Also ich will dich da nicht aufs Glatteis führen. Ne? Muss ja auch nichts nee, zu es sagen. Es ist aber ja so. Versuch mir doch mal deutlich zu machen. Und das geht nicht. Ich meine, ich habe da eine Idee, ne? Aber was begeistert dich derart an Musik? Und ich sag mal so, das ist nicht nur der eine Typ. Ja. Genau, ich habe dich auch schon in anderen Situationen erlebt, wo Musik da war und du gehst ja regelrecht in der Musik auf. Was? Ja, ich weiß es nicht. Ich versuche selber schon seit Jahrzehnten eine Antwort drauf zu finden. Es ist einfach da. Also pass auf, lassen wir den mal vor Kopf. Es ist ansonsten definitiv Queen und Pink Floyd. Mhm. Also da brauche ich gar nicht echt nicht überlegen. Und dann kommen ganz viele andere Bands aus den 70ern. Aber was mich genau da so keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist da und ich genieße das einfach und ich finde es toll. Und, ja. Das ist genau das, was ich so denke. Also ich habe selten jemanden erlebt, der sich so genussvoll eine Live-Performance hingibt. Also ich finde das faszinierend. Ich bin da ja total kaputt, was das angeht, ne? Ich muss dann, weil ich auch selber als Musiker, ne, du hörst dann, was spielt er da für einen Rhythmus auf dem Schlagzeug und spielt er die jetzt auch auf der und die Snare und das ist ja alles so kaputtes Zeug und ich kann ja das gar nicht mehr so als Gesamtkonzept wahrnehmen und dir scheint das aber zu gelingen und ich finde es klasse. Immer wieder, aber wie gesagt, ich habe aufgehört, das zu hinterfragen und bin froh, dass es so ist, ja. Nächste Frage. So, geht Gas, Jungs. Naja, wenn wir beim Thema Musik sind, dann sind eigentlich alle Fragen gestellt meistens dann. Ja, außer wann ich deine Band mal wirklich live sehen kann. Das ist noch so ein Wunsch, den ich echt noch habe. Dich würde ich wirklich mal mit deinen Soulman live erleben. Also, ja. Dankeschön. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig dieses Jahr. Ja gut, es wird ja hoffentlich noch ganz viele andere Jahre geben. Nächstes Jahr bestimmt, da lässt sich bestimmt noch was machen. Da schauen wir mal. Bestimmt, doch richtig. Ne, aber wichtig, nächstes Jahr müssen wir erstmal hier im Duo auf Tour gehen, das ist der aktuelle Plan. Und dann schauen wir mal, was wir mit der, ich sage immer, es gibt ein Schnellboot, das sind so alles, was so zwischen 2 und 3 Musikern geht und dann gibt es das Kreuzfahrtschiff. Welches du? Jetzt du mit dem Frank oder du mit jemand anderem? Echt jetzt? Ja, sicher. Das war kein Scherz auf Twitter, dass wir da was im Keller hier vorhaben. Bitte bei mir melden, ja. Genau. Und die Soulmänner, das ist halt so der Kreuzfahrtschiff, die sind nicht so wendig. Da musst du immer ein bisschen Anlauf nehmen, bis du da irgendwo mal in den Hafen einläufst. Ja, mich würde natürlich wirklich interessieren, ich weiß, dass du auch selber Gitarre spielst und du hast ja beim letzten Mal auch hier Musik mitgebracht für uns. Ja, Musik. Ne? Ja. Es war Musik. Es waren aneinandergereihte Töne, wir nennen es Musik. Es war Musik, ja. Und es war rückwärts. Ja, wie sind deine Pläne? Wann hören wir dich mal? Und zwar nicht rückwärtsig. Vorwärts, ja. Weiß ich nicht. Wann wollt ihr? Also ich jetzt sofort. Ja, jetzt. Nee, jetzt sofort geht nicht. Das ist 2 Minuten. Stimmen dauert 1 Minute, Kabel einstecken, 30 Sekunden. Ja, gut, aber es gibt Sachen, die mache ich nicht, ja. Wenn ich hier mein Weizenbier. Nein, ich übe fleißig, ja. Sagen wir mal so viel. Okay. Also ich übe wirklich fleißig und werde trotzdem nicht besser, aber ist mir egal. Es macht trotzdem Spaß, ja. Ja, prima. Ja. Ja, dann hätte ich eigentlich soweit keine Fragen mehr heute. Gut. Ja. Aber ich bin hier ja nicht alleine. Bleiben noch 2 übrig, ne? Genau, ich würde mich auch zurücklehnen, aber das mit dem Stuhl halt, ne? Ja, ich schau mal nochmal rüber in Richtung Spandau, ob die Viola noch ein Interesse tatsächlich. Interesse total, aber ich finde, die Uli ist jetzt wirklich genug ausgequetscht. Mhm. Ja. Das ist schön. Dem würde ich mich auch. Ich fühle mich auch wie so eine Zitrone hier. Ach, trinkst du Tequila? Nee, nicht ganz so. Wie so eine Kicher. Ich weiß, da war schon wieder eine Frage, ja. Mensch, ich habe mich hier gerade eingeantwortet, also ja. Ja, ausgequetscht. Das war jetzt unsere Premiere im Backhaus-Cast. Und, sehr schön. Und ich bin sehr froh, dass ich dann so der Premierengast sein durfte. Ja, wir sind froh, dass du das mitmachst und was ich gesagt hast. Lest mal eure Quizfrage vor und dann bin ich aus der Nummer raus. Nee, bloß nicht. Das ist wirklich großartig. Aber das ist genauso gewesen wie jetzt im Restaurant. Weißt du, da war wieder was, das kenne ich nicht. Und dann will ich wissen, wie ist denn das jetzt? Und probiere es einfach aus. Also, ja, ist. Ja, prima. Ich kann da nicht anders, ja. Vielen Dank, Uli. Jetzt habe ich ein Bild. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, also auf jeden Fall nochmal ganz klar die Empfehlung, den Podcast von der Uli zu hören. Und mit mir auf ein Konzert zu gehen. Und auch das, ja, genau. Und einfach sich da mal durchzuklicken, das ist echt spannend, was du da erzählst. Mit dem Jack, da hast du ja das Projekt, machst du gerade nicht mehr, ne, mit dem zweiten Podcast. Ich glaube, habt ihr auch eben schon mal gesprochen. Genau. Aber das fließt mit Sicherheit hier und da ja auch mal ein. Also, ja, sicher, wenn da irgendwas ist, dann. Das ist ja ein Familienmitglied. Und ja, genau, wenn da was ist, erzähle ich das natürlich. Aber der ist ja halt dazu, wirklich. Ne? Ja, der ist auch nicht mehr wegzudenken, um Gottes Willen. Nein, und ich habe ihn ja auch richtig lieb. Also, ja, war nicht immer so, muss ich dazu sagen. Ja. Ja. Wäre ja nur noch die Frage, wann treffen wir uns nochmal in Hunsheim? Und die klären wir aber auf einem anderen Channel, ne? Ja, genau. Ich hatte also wirklich allen Ernstes überlegt, heute Abend einfach mal anzubieten, aber da dachte ich, nee, ist angesichts der Umstände vielleicht nicht ganz so gut. Wäre aber schön gewesen, ne? Ja. Also, ich denke ja, bei schönem Wetter draußen geht das immer, auch trotz meiner Situation. Das kriegt man hin. Aber da lassen wir uns Zeit, da kriegen wir schon irgendwie mal, dass wir uns nochmal auch anschauen können, ne? Eben, es spricht ja auch nichts mehr dagegen, mal sich hier irgendwie in der Eifel zu treffen, ne, oder? Genau. Ja, also, höchstens meine Kondition, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber da helfe ich dir, ja. So, ja, prima. Sind wir durch, ne? Soweit für heute, würde ich mal. Und das war viel weniger schlimm als dieses Quiz. Ja? Ja. Siehst es. Dann bedanke ich beim Onkel Christian. Ja, danke. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt, da muss ich wirklich sagen, sonst interessiert es mich ja eigentlich nicht, aber ich bin jetzt mal gespannt, ob da Feedback zu kommt. Weil dann würden wir, also wir lassen das jetzt erstmal so, dass der Gast sich das aussuchen kann, wie er von uns über die Zeit geführt werden will. Ja, also, sagen wir es mal so. Die finde ich auch schön. Also ich meine, begleitetes Podcasten. Ich finde das richtig schön, denn es ist ja echt interessant, auch mal von den anderen was zu hören, was die so im Podcast vielleicht gar nicht erzählen. Ja. Ja. Genau. Nein, doch. Schön. Schöne Idee. Hm? Ja. Also dann. Ja, ich überlege gerade, was können wir noch gerade über uns preisgeben? Ich weiß nicht. Ich meine, einiges ist bekannt aus Twitter und so. Wir, der Klaus und ich, haben jetzt die Möglichkeit, uns gerade mal häufiger zu sehen in den nächsten Wochen, weil er hier im oberbergischen Kreis weilt. Und genau, und das ist schön, das ist einfach auch eine ganz besondere Sache. Der nächste Backhauscast ist dann geplant für den ersten Sonntag im September. Wir sind also auch wieder auf den ersten Sonntag gegangen. Ja. Aus Gründen. Das wäre der sechste. Und das, genau, das ist dann der sechste. Der 6. September. September. 2020. Genau. Da freuen wir uns dann auf den Bobson Bob. Oh ja. Und da werden wir besprechen, warum man in R-Monaten nicht barfuß raus sollte oder vielleicht doch. Oh ja, das wird bestimmt auch spannend. Ich glaube, lieber Bob, das wird auch ein schönes Ausquetschen, falls du dich dafür entscheidest. Ja. Ansonsten haben wir so ein Quiz. Ne? Ja. Darf man eigentlich auch Fragen einsenden? Für den kommenden Gast jetzt, oder was? Ja, genau. Ja, klar. Du darfst alles. Ihr dürft alles. Gerne. Das heißt ja nicht, dass wir das unbedingt umsetzen, aber wenn da jemand jetzt gezielt an den Bob eine Frage hat, ja, gerne. Das werden wir hier redaktionell bearbeiten. Schöne Idee. Mit unserem Chef Haus- und Hof-Juristen besprechen. Genau, der ist wichtig. Und kurz mit der Losfee abstimmen. Ja. Oh, ich habe mir gerade einen Freund gemacht, glaube ich. Ja, nein, ist eine schöne Idee. Ich finde das ja schön, wenn sowas lebt. Das ist genau. Also, der Bobson Bob bei uns nächste Mal, wer Fragen hat, dank Uli, eine schöne Idee, schickt uns die auf Twitter, auf Telegram, aber dann bitte so, dass der Bobs nicht sieht. Wenn es geht. Ne? Nicht mit Hashtag. Oder an die E-Mail-Adresse. Oder an unsere bekannte E-Mail-Adresse. backhauscast@gmail.com oder aber www.einschiffwirdkommen.aol. So, ja. Einer muss ja. Klaus, ich gucke immer ganz verwirrt hier auf die Uhrzeit. Da steht 19 geteilt durch 23. Ach so, auch auf deinem Rechner. Ja, ne? Ich habe halt, also ich habe wirklich nicht auf dem Schirm, das war ja schon um 18 Uhr begonnen. Ja, wir haben ja heute früher angefangen. Ich sage ja, das sind so viele Neuigkeiten in einer Sendung. Ich komme damit nicht zurecht gerade. Und jetzt müssen wir nachher noch auslosen, mit welchem Podcast-Tool wir den ganzen Podcast denn noch schneiden, dann gleich am Ende. Müssen wir nochmal was verlosen? Vielleicht müssen wir da auch noch neue Wege gehen jetzt. Wer weiß das alles? Wer weiß das? So viele schöne neue Sachen hier bei uns. Ja. Was, du hast den Reaper und willst noch was anderes benutzen? Gut, an der Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Hiersein. Für ein offenes Wort zum Schluss. Nee, ernsthaft lieben Dank, Uli, fürs Hiersein. Das klasse, wirklich klasse. Ja. Es ist immer wieder schön. Ganz herzlichen Dank an unsere Live-ZuhörerInnen hier auf der PodWG im Subchannel des Raucherbalkon. An der Stelle vielleicht nochmal gesagt, die PodWG erhebt keinerlei Gebühren für das, was auf der PodWG produziert wird, hat aber auf der Webseite, für den, der das mag, so einen kleinen PayPal-Button. Ja. Der liebe Sven, der freut sich ein Loch in den Bauch, wenn man da mal draufklickt und auch wenn man nur ein paar Euro hinterlässt. Ein paar hundert. Alles, was dreistellig ist, ist völlig in Ordnung. Ich denke auch. Das lässt sich auch besser verbuchen. Ja. Und an der Stelle auch lieben Dank für diesen wirklich tollen Service hier. Das Ding rennt ja ohne Ende gut. Lieben Dank, Viola, fürs Hiersein. Wir waren drei Geschwister aus 3 Bundesländern heute. Richtig. Im Backhauscast und ein Kameraauszubildenden aus dem gleichen Bundesland wie ein Geschwist. Das ist schon ganz schön nah dran. Das ist schon, also das geht, also, geht so in die Richtung. Geht das schon. Wir schauen mal, ob das noch ausbaufähig ist. Es war mir ist. Eine Freude. Ja, sehr schön. Und das war jetzt nicht eingespielt von dem. Nee, und das war nicht eingespielt. Das war nicht eingespielt. Das ist wirklich echt. Ich hätte jetzt nur so. Bitte schön. Einspielen können. Bitte schön. Auf gar keinen Fall. Genau. Sehr gut. Ist ja fast besser wie das Original. Ja. Was ist denn jetzt das Original? Ja, okay. Kommen wir durcheinander. Super. Ja. An alle, die das bis hierhin geschafft haben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gern wieder ein, wenn Sie den Backhauscast sagen hören. Live aus dem Hunsheimer Küchentisch oder so. Oder von dem Küchentisch. Frisch vom Tisch. Frisch vom Tisch, genau. Sie haben das Ende dieses Podcasts erreicht. Genau. Und das ganz ohne Quiz, ja. Der nächste Podcast liegt schon in Ihrem Podcatcher für Sie bereit. Ja, in diesem Sinne sagen wir bis denne. Ja, ciao und servus. Tschüss. Tschüss.